Morgenandacht von Reinhard Hirtler, Philipper 4, Tag 10. Guten Morgen und nochmal einen schönen Morgen. Wirst du von Sorgen gezogen oder von Jesus? Was treibt dich an? Jesus und Sorgen ziehen nicht in dieselbe Richtung. Wenn du also von Sorgen gezogen wirst, lässt Jesus dich einfach los und lässt dich dorthin treiben, wo du hin willst. Aber Reinhard, es ist so schwer, sich keine Sorgen zu machen. Wem sagst du das? Früher war ich einer der Experten im Sorgenmachen. Ich glaube, wenn man einen Abschluss in Sorgenmachen machen könnte, hätte ich einen Doktortitel in Sorgenmachen bekommen. Ich habe mir den ganzen Tag über jede Kleinigkeit Sorgen gemacht. Also schau, Paulus sagt, lasst euch nicht in verschiedene Richtungen ziehen, macht euch keine Sorgen. Und dann sagt er dies, seid jeden Tag mit Gebet durchtränkt. Oh, wie ich diesen Gedanken liebe. Ich glaube, das Gebet muss zu einem Lebensstil werden. Nicht nur eine halbe Stunde am Morgen. Ich verstehe zwar, dass wir besondere Zeiten brauchen, um unser Herz auf Jesus auszurichten, da stimme ich zu. Aber ich denke, wenn das die einzige Gebetszeit ist, die wir haben, werden wir uns trotzdem viele Sorgen machen. Ein großes Problem ist, wie wir das Gebet definieren. Für mich ist das Gebet zu einer sehr einfachen Sache geworden, nämlich das Herz ständig mit Gottes Herz in Einklang zu bringen. Und das hat viel mit Loslassen zu tun. Wenn du also lernst, in diesem Zustand der Hingabe zu leben, dann lebst du tatsächlich so, dass dein ganzer Tag vom Gebet durchdrungen ist. Denn automatisch bist du innerlich auf Jesus konzentriert. Die externen Probleme stören dich dann nicht mehr so sehr. Was würde also passieren, wenn wir lernen könnten, dass ein mit Gebet durchtränkter Tag uns hilft, Sorgen zu überwinden? Weißt du, was dann passieren würde? Es würde zu unserer zweiten Natur werden. Es würde ganz natürlich aus uns heraus sprudeln, dass wir auf Jesus ausgerichtet sind. Wir denken an Jesus, wir reden über Jesus, wir singen von Jesus. Aber was haben wir getan? Und das ist eigentlich traurig. Wir haben das Gebet dazu benutzt, Gott davon zu überzeugen, unser Problem zu lösen, wenn wir uns Sorgen machen. Weißt du, vor ein paar Jahren begann Gott wirklich zu mir über Römer 14, 23 zu sprechen. Ich bin sicher, Daniel erinnert sich daran. Dort steht, alles, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Und mir wurde klar, dass Christen so viel sündigen, wenn sie beten. Denk mal darüber nach. Wenn du nicht im Glauben betest, sondern aus Sorge, bedeutet das, dass du das nicht im Glauben tust und das ist Sünde. Wenn die Bibel sagt, dass dein Tag mit Gebet durchtränkt sein soll, im Zusammenhang sich nicht zu sorgen, bedeutet das nicht, dass du den ganzen Tag lang versuchst, Gott davon zu überzeugen, dein Problem zu lösen, damit du dir keine Sorgen mehr machen musst. So wie sich zu freuen nichts mit guten oder schlechten Umständen zu tun hat, so hat sich nicht zu sorgen auch nichts mit guten oder schlechten Umständen zu tun. Menschen, die nur perfekte Umstände haben und Jesus nicht kennen, machen sich auch keine Sorgen. Paulus schreibt also an die Christen und sagt, hört zu, konzentriert euch einfach den ganzen Tag auf Jesus. Und dann sagt er, bringt eure gläubigen Bitten mit überschwänglicher Dankbarkeit vor Gott. Und wie gesagt, wenn du genauer wissen willst, wie jeder dieser Sätze im Griechischen aussieht, hör dir einfach meine Botschaft über sich nicht Sorgen an. Was auch immer du vor den Herrn bringen willst, wenn es nicht vom Glauben erfüllt ist, solltest du es nicht vor den Herrn bringen, weil es von Sorgen erfüllt ist. Und wenn es vom Glauben erfüllt ist, brauchst du es nicht den ganzen Tag zu erzählen. Denn der Glaube ist der Beweis für die Dinge, die du nicht siehst. Siehst du also, wie alles zusammenpasst? Wenn dein Gebet zu Gott vom Glauben erfüllt ist, musst du den Beweis dafür sehen, dass das, was du gebetet hast, bereits geschehen wird. Du brauchst also keinen Beweis mit natürlichen Augen. Das ist es, worum es beim Glauben geht. Aber schau, es ist unglaublich, was Paulus sagt. Er sagt, und es sollte überfließen vor Dankbarkeit. Nicht, du solltest Danke sagen, sondern überfließen. Weißt du, was ich gelernt habe? Wenn ich mich im Gebet an Gott wende, weil es Umstände gibt, die das Potenzial haben, mich zu beunruhigen, wenn ich mich dann überfließend vor Dankbarkeit an Gott wende, weiß ich nach ein paar Minuten gar nicht mehr, worüber ich reden wollte. Du stehst also vor einer schwierigen Situation? Fließe vor Dankbarkeit über. Danke, Jesus, danke, danke, du bist so wunderbar, du bist so schön, danke. Nach einer kurzen Weile denkst du, wovon habe ich eigentlich gesprochen? Und dann sagt Paulus, erzählt ihm jedes Detail eures Lebens. Was bedeutet das nun? Ich meine nicht, und das ist wiederum mein Verständnis der Schrift, ich glaube nicht, dass es bedeutet, dass wir versuchen, Gott davon zu überzeugen, jedes kleine Detail in unserem Leben zu regeln. Ich glaube, es bedeutet Intimität. Wenn du verheiratet bist und mit deinem Ehepartner oder deiner Partnerin in Intimität lebst, teilst du jedes kleine Detail deines Lebens. Ich glaube, dass wir Christen an einen Punkt kommen müssen, an dem unsere Beziehung zu Jesus so intim und doch so natürlich wird, dass wir alles teilen, was in unserem Herzen vor sich geht. Nicht in dem Sinne, komm schon, Jesus, komm und regle mein kleines Leben, sondern wir teilen auch, wie Freunde es tun. Morgen geht es mit einem wunderbaren Versprechen weiter, wenn wir lernen, so zu leben, wie ich es euch gelehrt habe. Bis morgen, Leute!